Wir werden jetzt ein paar Worte hören über eine spezielle Jahreszeit. If we were to speak about stories of people tonight, wenn wir über die Geschichten von Leuten sprechen würden, great people. Tell großartige me a story. Menschen. Tell me the story of Braveheart. That's a great story. Erzähl mir die Geschichte von Braveheart. Super Geschichte. How about Gandhi? Wie wäre es mit Gandhi? Or Marco Polo. Marco Polo. Or Sebastian Bach. Sebastian Bach. Or Thomas Edison. Thomas Edison. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. All these great people in the world who had this incredible story. All diese großartigen Leute, die es in der Geschichte gegeben hat, diese unglaublichen Geschichten. The Wright brothers. Die Gebrüder Wright. Who believed we could fly. Die geglaubt haben, wir können fliegen. And all of us are somehow indirectly affected by their accomplishments. Irgendwie sind wir alle von dem, was sie erreicht haben, auch beeinflusst. Wir genießen es. I mean, thank God that Thomas Edison 10,000 attempts to make a light bulb. Gott sei Dank für diese zehntausende Versuche, die Thomas Edison ausprobiert hat, um die Glühbirne zu entwickeln. And we have light today, like this. Heute haben wir das Licht. But what is the greatest story ever told? Aber was ist die größte Geschichte, die je erzählt wurde? It's the gospel story. Es ist das Evangelium. For some, it is so unbelievable that they can't believe it. It's just so fantastic. Für einige ist es so unfassbar, so fantastisch, dass sie denken, sie können es gar nicht glauben. I'll just read a little bit about the greatest story ever told. Ich werde jetzt ein bisschen lesen über die größte Geschichte, die je erzählt wurde. Comes from the Gospel of Matthew. Es kommt aus dem Matthäus-Evangelium. It says, "This is how the birth of Jesus Christ came about." Hier ist beschrieben, wie es zu der Geburt Jesu Christi kam. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found with child. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. From the Holy Spirit. Von dem Heiligen Geist. What a story. Let's continue. Was für eine Geschichte. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her privately. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. And said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife. Because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria deine Frau zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. She will give birth to a son, und sie wird einen Sohn gebären, and you will give him the name Jesus. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Because he will save his people from their sins. Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. And it goes on to say, his name will be called Emmanuel. Dann geht es weiter und dann wird gesprochen davon, dass sein Name Immanuel ist. Which means God with us. Gott bei uns. Well, this story claims that God, the creator of the universe, also diese Geschichte behauptet, dass Gott, der Schöpfer des Universums, took on human form. Mensch geworden ist. And he chose a young girl, a virgin. Und er erwählte sich ein junges Mädchen, eine Jungfrau. And the egg from the girl. Er nahm also gewissermaßen das Ei dieser jungen Dame. Was fertilized by the Holy Spirit. Und es wurde befruchtet durch den Heiligen Geist. So that later on the scripture would say. So dass dann später die Schrift sagen könnte. That Jesus purchased us with the blood of God. Dass Jesus uns erkaufen würde mit dem Blut Gottes. What a story. Was für eine Geschichte. I mean, either it's some fantasy or it's the greatest story ever told. Entweder ist es nur Fantasie oder die größte Geschichte, die je erzählt wurde. But the interesting part about this great story, aber das Interessante an dieser Geschichte, is the greatness of it, die Großartigkeit davon, is that it's all about us. Ist nämlich, dass es sich um uns dreht. The greatest part of the greatest story is that we're included. Das Größte an dieser Geschichte ist, dass wir da ganz eingeschlossen sind dabei. Because it says that God so loved the world, denn es heißt ja, Gott hat so sehr diese Welt geliebt, that he gave his only begotten son, dass er seinen einzigen Sohn gab, that whoever would believe in him, dass wer auch immer an ihn glaubt, would have eternal life, ewiges Leben hat. It's nice to spend time. We spent lunch with the band today. Es ist schön, einfach Zeit miteinander zu verbringen. Wir waren gemeinsam am Mittagessen mit der Band. To know that they're all brothers and sisters in faith. Es ist schön, einfach dann zu wissen, dass wir alle Geschwister sind im Glauben. To pray with them. Wir können gemeinsam mit ihnen beten. To know that they have faith in Jesus. Einfach zu wissen, dass sie Glauben haben an Jesus. And that the story of Jesus has become my story. Und diese Geschichte Jesu ist ja meine Geschichte geworden. I've heard something about Gandhi. Ich habe einiges gehört über Gandhi, I've ja. Heard something about Thomas Edison. Ich habe auch Dinge gehört über Thomas Edison. But their story really is not my story. Aber ihre Geschichte ist nicht wirklich meine Geschichte. I'm affected by it a little bit, I guess. Yeah, it's nice to have light. Thank you, ja, Thomas. Also ich habe da auch einen Vorteil draus. Ich habe Licht, ja, gut. But nobody thinks about Rob Prokop when they look at a light bulb. Aber niemand denkt an Robert Prokop, wenn er da sich eine Glühbirne anschaut. But Jesus' story is all about me. Aber die Geschichte Jesu, die ist ganz für mich. And all about you. Und die ist auch ganz für euch. Because he died on a cross, much like this one. Er starb an einem Kreuz, ganz ähnlich wie dieses. For all of us. Und zwar er starb alle für uns alle. And his blood was poured out. Sein Blut, das wurde vergossen. As a sacrifice lamb. Als Opferlamm. So that we could be free. Damit wir frei sein können. From our guilt. Von unserer Schuld. From all the things that separate us from a blessed life. Von all den Dingen, dass wir frei werden können, die uns da trennen von einem gesegneten Leben. When I was 18 years old, I was told this. Als ich 18 Jahre alt war, wurde mir das gesagt. And I prayed to Jesus. Und dann habe ich zu Jesus gebetet. I said, Lord, my life is so messed up. Ich habe gesagt, Herr, mein Leben, das ist so durcheinander, ist so verdorben. If you can do something with it. Wenn du irgendwas damit anfangen kannst. My heart is bitter. Mein Herz ist erbittert. I'm angry. Ich bin zornig. All these things. All diese Dinge. And I found that he accepted me, he loved me. Aber ich habe erkannt, dass er mich angenommen hat. Er hat mich geliebt. He drew me to himself. Und er hat mich zu sich gezogen. And he changed my life. Und hat mein Leben völlig verwandelt. And now my story is part of his story. Nun ist meine Geschichte ein Teil seiner Geschichte. But I'm not the only one. Aber ich bin nicht der Einzige. There are millions of people around the whole world. Es gibt Millionen von Menschen in der ganzen Welt. Who have the same story. Die gleiche Geschichte haben. I'd like to introduce one of them to you tonight. Und möchte heute Abend noch eine solche Geschichte vorstellen. Gertie Tilma, would you come up, please? Hey, Gertie. Gertie is one of your fellow Austrians here. Die Gertie ist auch eine Österreicherin wie ihr. Hallo. Es ist auch ein Teil meiner Geschichte. It's also a part of my story. Nur meine ist ein bisschen anders als seine und als eure vielleicht. But mine is a little bit different than his and maybe yours. Ich bin eines Tages eingeladen worden, so wie ihr heute zum Gospelkonzert. One time I was invited, like you are, to a gospel concert. Aber nicht zum Konzert, sondern zu einer Bibelrunde. Not to a gospel concert, but to a Bible study. Ich habe mir gedacht, naja, was wird da werden? Was wird da passieren? And I thought to myself, what will happen there? Und ich habe zwei Dinge kennengelernt dort. And two things I got to know there. Zum einen einmal eine ganz tolle Freundin. First, a really good friend. Und zweitens die Bibel. And secondly, the Bible. Die Freundin, es ist eine Freundschaft gewachsen, weil wir wirklich regelmäßig Bibelstudium gehabt haben, jede Woche, muss ich sagen. And this friendship developed because we had a Bible study together every week. Und bald habe ich erkannt, die Frau hat etwas, was ich nicht habe. And soon I realized that this woman had something that I didn't have. Ich habe mir gedacht, wir haben eigentlich sehr viele Gemeinsamkeiten. I thought we have a lot of similarities. Sie hat 4 Kinder, ich habe 5. She has 4 kids, I have 5. Ja. Wir haben dieselben Aufgabenstellungen natürlich dann täglich. We have the same job every day. Und doch hat sie etwas, was ich nicht hatte. But still there was something that she had that I didn't. So nach und nach habe ich dann erkannt, was es war. And little by little I recognized what it was. Sie hat eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus. She had a very personal relationship to Jesus. Und die hatte ich nicht. And this I didn't have. Und es war mir einfach ein Bedürfnis, das auch zu erreichen. Nur ich habe mir gedacht, wie? And I saw this need that I should have this, but I didn't know how. So war es dann einfach, dass ich auch gemerkt habe, dass einfach Jesus mich zu sich zieht. Ja? And then I realized that Jesus was drawing me to himself. Er hat mir die Hand ausgestreckt. He reached his hand out to me. Und ich sollte sie ergreifen. And I should reach for it and take it. Und zwar, indem ich ihn als persönlichen Erlöser und Heiland anerkenne. And that is by recognizing him as my personal Lord and Savior. Das habe ich gemacht. And this I did. Er hat mich herausgelöst aus dieser Welt. And he took me out of this world. Durch die Erlösung am Kreuz. Through the redemption of the cross. Ich habe das angenommen und ich möchte mein Leben nicht mehr tauschen jetzt. And I received him and I don't want to change my life for anything. Was ist passiert in meinem Leben? Es hat sich viel verändert. What happened in my life? Many things changed. Ich habe in erster Linie Vergebung für meine Sünden erhalten durch seinen Tod am Kreuz. First of all, I received forgiveness for my sins through his death on the cross. Und da konnte ich jetzt meinem Vater, mit dem ich wirklich eine konfliktreiche Beziehung hatte, auch vergeben. And because of this, I reconciled with my father and could forgive him, and we had very many conflicts. Jedes Mal, wenn ich ihn getroffen habe, each time that I met him, habe ich wirklich gebetet, bitte Herr, schenk mir, dass ich ihm verzeihen kann. Ich wurde sehr viel verletzt durch ihn. I would pray, Lord, please help me to forgive him because I was hurt by him very much. Gott hat es mir geschenkt, wirklich. Ich habe es geschafft. And God gave this to me as a gift. Wie er dann gestorben ist, habe ich keine bittere Wurzel mehr gehabt. And as when he died, I had no bitterness towards him. Und heute erinnere ich mich an viele lustige gemeinsame Zeiten. And today I think about many wonderful memories we had. Ich habe dadurch auch Frieden im Herzen. I also received peace in my heart. Ich kann auch meine täglichen persönlichen Probleme einfach mit dem Herrn teilen. And I can share my daily problems with the Lord. Und man hat wirklich hin und wieder welche mit 5 Kindern und 3 Enkelkindern. And you really have these kind of daily problems with 5 children and 3 grandchildren. Ja, ich kann auch wirklich nur sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. I can only say that I know that my Redeemer lives. Und das wünsche ich euch allen auch. And this is what I wish for all of you. Very good. I'd like to give you an opportunity to receive the Lord into your life. Wir möchten euch die Gelegenheit geben, einfach den Herrn in euer Leben aufzunehmen. 31 years ago, I was sitting in a group in the university, a little group of 5 people. Vor 31 Jahren, da saß ich in einer Gruppe von etwa 5 Leuten. And the leader of the group said, "Rob, would you like to pray with us?" Und der Leiter der Gruppe sagte, Robert, möchtest du mit uns beten? To receive Jesus in your life. Um Jesus in deinem Leben zu empfangen. And I said yes. Ich sagte ja. Because the Bible says that Jesus says, "I knock at the door, and if you open the door, I'll come in." Weil die Bibel sagt ja, Jesus klopft an die Tür und wenn ich aufmache ihm, dann kommt er hinein. And I read it and I said, "Okay, then Lord, come in." Und ich habe es gelesen und habe gesagt, Herr, ja, dann komm hinein. And he did. Und er tat es. And it's 31 years later and my story continues. Und jetzt sind es 31 Jahre später und die Geschichte geht immer noch weiter. 23 years ago, my wife and I were convinced that if we come to Austria, vor 23 Jahren waren wir überzeugt, dass wenn wir nach Österreich kommen würden, that we could share Jesus with people and people would receive Jesus. Dass wir Jesus weitergeben könnten und die Leute würden Jesus annehmen. And they did. Und die haben das gemacht. And maybe tonight is your night. Und vielleicht ist heute Abend dein Abend. Pray with me tonight, right now. Betet mit uns maybe heute just, Abend. Just close your eyes or leave them open. Vielleicht schließt ihr eure Augen oder vielleicht lasst ihr sie offen. Very simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. God in heaven, Gott im Himmel, forgive my sin, vergib meine Sünde, my selfish acts, all diese selbstsüchtigen Dinge, cleanse me, reinige mich, cleanse my conscience, reinige mein Gewissen, give me peace in my heart, gib mir Frieden in meinem Herzen, forgive me through the cross, schenk mir Vergebung durch das Kreuz, through the death that you died for me, durch den Tod, den du für mich gestorben bist. And just say these words. Und sage einfach diese Worte. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Just say those words. Sag einfach diese Worte. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Lord, we thank you tonight. Herr, wir danken dir heute Abend. That we can just be before you. Dass wir hier vor dir stehen können. I thank you that you are real. Wir danken dir dafür, dass du echt bist. Thank you for your love. Danke für deine Liebe. I pray in Jesus' name. Ich bete das in Jesu Namen. Amen. Amen.